Hallo, liebe WrestlingInfos.de Verrückten. Tatsächlich meldet sich das Team TNA mal wieder. Auch wenn der heute zu reviewende Pay-Per-View Rebellion schon bummelig anderthalb Wochen her ist. Aber leider sind wieder Terminissues gewesen. Der gute Daniel saß im Recall fest, für seine WG einen neuen Mitbewohner gesucht. Kann er vielleicht ja gleich nochmal drüber berichten. Ich bin der Thorsten. Ja, und wie gesagt, bei mir Daniel. Hallo Thorsten und hallo an alle Zuhörer. Und ja, ich kann ja mal ein bisschen Werbung hier machen. Jeder, der in Osnabrück wohnt und das hört, zufälligerweise, und der noch was sucht, ist immer gerne eingeladen, sich ans Team TNA zu wenden. Für etwaige Wohn- und für etwaige Schlafplätze. Ja, und da kann man natürlich auch gleichzeitig über Wrestling diskutieren. Ja, aber Vorwarnung, wer noch bei Daniel mit in die WG einziehen will, es gibt zwei Dortmund-Fans, also als Bayern- oder Schalke-Sympathisanten habt ihr schon mal ganz schlechte Karten. Sieht schlecht aus, definitiv. Ja, okay, dann wollen wir uns dem Pay-Per-View einmal zuwenden. So größere Nachrichten, also die größte Nachricht jetzt so außerhalb vom Pay-Per-View, die wird sich ja während der Show noch revealen. Da wurde nämlich die neueste Verpflichtung von TNA vorgestellt. Da kommen wir dann noch zu. Ja, es geht um Rebellion, also einen richtigen Pay-Per-View, nicht nur so ein TNA-Special. TNA Plus Special. Und dieser Rebellion Pay-Per-View fand im Galen Center in Los Angeles in Kalifornien statt. Und die Halle war doch auch ein bisschen größer als so die üblichen TNA-Hallen. Also für Pay-Per-Views sind sie auch in größere Arenen als gewohnt. Und da war auch gut gefüllt. Ne? War gut gefüllt. Gab es ja auch ja, oder gibt es im Moment auch noch Diskussionen darüber? Es sind ja mehrere Zahlen im Umlauf und es ist ja eine 10.000 Halle für 10.000 Personen mit Stage dann bei 7.500 und TNA sagt, die wäre ausverkauft. Also irgendwas zwischen 5.000 und 7.500 ist im Umlauf. Also auf den Bildern sah es jedenfalls also gut gefüllt aus. Aber ich sag mal, wo wir herkommen und wo wir vor zwei Jahren auch waren. Ja. Da wollen wir uns nicht beschweren. Ne? So ist es. Genau. Ja, dieses Mal gab es auch wieder eine Countdown-Show. Beim letzten TNA-Special war das ja nicht der Fall, lag aber daran, weil das Special ja in der WrestleMania Week mit in Las Vegas stattfand und man als Pre-Show sozusagen dann noch schnell die Impact Weekly, die Go-Home-Ausgabe ausgestrahlt hat, weil das Special ja auch nicht wie gewohnt am Wochenende stattfand, sondern in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ja, bei Rebellion gab es wieder eine normale Countdown-Show. Beginnt mit so einer schönen Fahrt über L.A., über Downtown L.A., die Kommentatoren, natürlich wie gewohnt Tom Hennepin und Matthew Riewoldt begrüßen uns und leiten auch gleich zum ersten Match über ein Six Women Tag Team Match. Das Team Fatal Influence von NXT, namentlich Fallon Henley, JC Jane und Jasmine Nix, treten an gegen das TNA-Trio Laying Lee, Zaya Brookside und Rosemary. Die TNA-Ladies gehen dann auch gleich noch vor dem Ringgong auf ihre Gegnerin los. Na, also da hast du, jetzt habe ich hier nämlich aufgeschrieben, die TNA-Ladies gehen auf das TNA-Trio los. Sie haben sich also selbst verschmübelt. Nein, also die TNA-Damen gehen dann auf die NXT-Damen los. Bei den NXT-Lehrern gab es dann auch Meinungsverschiedenheiten, als es dann im Ring doch mal mit dem Match auch geordnet weiterging, wer denn gegen Rosemary antreten soll. Da musste man dann quasi schon fast Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Es fand sich dann aber trotzdem jemand. Rosemary gelingt es dann nach einer langen Dominanzphase von Fatal Influence auch der Hot Tag und dann bricht das Six Ladies Chaos aus. Ja, und am Ende setzen sich Fatal Influence dann durch und feiern sich im Ring. Also Siegerin Fatal Influence. Eigentlich ein ganz manierlicher Opener für den Abend. Ja, ganz Match war gut für die Pre-Show, Action war auch okay, also von daher nicht zu meckern. Genau, und war jetzt auch nicht tragisch, dass da jetzt die TNA-Damen verloren haben, weil man muss ja bei solchen Geschichten, wenn da Gäste von anderen Promotions kommen, auch immer ein bisschen drauf achten, dass man die dann auch gut aussehen lässt, so über die Gesamtheit gesehen. Genau. Ja, dann geht, haben wir ja auch schon seit geraumer Zeit ein Panel. Das sind wieder wie üblich Gia Miller, der gute Dave Lagarda vom Busted Open Podcast. Dann war noch dabei, hilf mir auf die Sprünge. Habe ich mir natürlich wieder nicht aufgeschrieben. Naja, ja, egal. Noch zwei andere Leute, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfallen will. Naja, jedenfalls, die gehen dann ganz normal wieder so die Card durch. Dann gibt's wieder die üblichen Einspieler und so weiter und so fort. Und irgendwann wird dann zum nächsten Match übergeleitet. Das ist dann die Open Challenge von Elijah. Der kommt dann auch zum Ring, trällert ein Lied auf L.A. Finn wird dafür die von den Fans natürlich abgefeiert. Und die Open Challenge wird von einer Person angenommen, von der ich das jetzt nicht gerechnet habe, weil eine Verbindung zwischen TNA und New Japan gab es ja echt schon länger nicht mehr. Also früher waren die ja, war ja New Japan eher so mit ROH und jetzt natürlich hauptsächlich mit AEW. Aber es kam der gute Shane Hayes, seines Zeichens Australier, der zum New Japan Stable TMDK gehört. Der kam dann raus, es war ein ganz launiges Match. Beide Gegner dürfen was zeigen und am Ende war natürlich klar, Elijah, der wird jetzt nicht den Max Caster machen und seine eigenen Open Challenges alle Nase lang in Rekordzeit verlieren. Also er gewinnt hier und mal schauen, wie es da weitergeht. Übrigens war Elijah jetzt bei der aktuellen Ausgabe von NXT zu Gast. Okay. Das habe ich leider nicht mitbekommen. Ich verfolge das NXT-Produkt nicht so sehr, deswegen. Ach doch, ich schon. Kann man auch gut schauen, weil da ja auch die meiste Verquickung zwischen dem WWE-Kosmos und TNA stattfindet. Ja, dann gibt's noch mal das Panel und die letzten Eindrücke der Pre-Show sind dann, wie die Referees den Titelgürtel der X-Division schon mal am Ultimate X aufhängen. Und dann wissen wir im Prinzip auch schon, wie der Pay-Per-View losgeht. Also die eigentliche Hauptshow. So ist es. Und ja, aber ich will noch kurz vorwegnehmen. Ich habe jetzt eins der folgenden Matches, fand ich persönlich schlecht. Da ist kein Ausreißer nach unten. Viele fand ich jetzt auch nicht so mega überragend, aber es gab ein Match, was ich wirklich sehr gut fand. Na, ja. Dann können wir ja mal raten, welches das ist. Ja, den Sieg von Moose. Oh, ich hab's mal weggenommen. Entschuldigung. Obwohl ich muss sagen, er sich ja in dem Match für auch schon schlau angestellt hat. Ne? Also er hat ja, also zumindest hat er schon eine gute Rolle gespielt. Das muss man ja sagen. Ja. So, aber die Show begann wie bei TNA eigentlich ziemlich überraschend mit der Nationalhymne, die a cappella dargeboten wurde. Dann kommt auch das Eröffnungsvideo der Großveranstaltung. Ja, viele der Teilnehmer kommen nochmal zu Wort, um die Wichtigkeit von Rebellion zu unterstreichen, also das übliche Yada Yada. Dann geht's direkt zum ersten Match und das ist eben das Ultimate X-Match um die TNA X-Division Championship. Moose verteidigt den Titel, wird von LJ Edwards zum Ring begleitet. Matt Cardona ist ein Herausforderer. Casey Navarro, der von AJ Francis begleitet wird. Dann Sydney Akeem, also unser guter Ex-Reggie, hat einen Eindruck gemacht. Er darf dann auch bleiben. Dann natürlich auch noch Leon Slater. Und als Gast von Triple A hat man sich mal wieder El Hijo del Vikingo zur Seite geholt, der von seinen His Number One Fans zum Ring begleitet wurde. Mhm. Na? Ja, so, dann zum Match selber habe ich mir dann so ein paar Punkte aufgeschrieben. Die Kommentatoren lassen uns dann wissen, dass das jetzt insgesamt 53. Ultimate X-Match sein soll. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, wenn die Zahl dann stimmt. Ne, es geht dann auch direkt mit dem ordentlichen Gewämse los. Erste Versuche, den Gürtel abzuhängen, werden gestartet. Was aber Moose und Matt Cardona durch Stuhleinsatz verhindern können. Moose startet dann seinerseits den ersten Versuch, aber er scheint ja irgendwie ein bisschen nicht so der Klettermaxe zu sein. Er überlegt sich, ich mache das mal anders. Er stellt im Ring einen Stuhl auf, stellt sich drauf und versucht von unten den Gürtel zu erreichen, weil die Stipulation ist ja Gürtel abhängen und mit beiden Füßen den Ringboden berühren und dann hat man gewonnen. Ja, klappt aber nicht. Moose kann nicht so hoch hüpfen. Ja? Und so ein Stuhl, so ein oller Klappstuhl ist jetzt auch nicht das stabilste Gebilde, wenn da so ein Moose draufsteigt. Also erster Versuch hat nicht so geklappt. Na, dann muss er sich wieder was Neues überlegen. Naja, dann kommt Sydney, zeigt, was in ihm steckt. In ihm steckt auch wieder, wir hatten ihn ja schon mal als Gast da, also der wäre echt eine Verstärkung für die X-Division. Hoffe ich, dass er einen Vertrag unterschreibt. Na, und da habe ich jetzt hier nämlich, beim letzten Mal hatte ich ja irrtümlich gesagt, irgendwie der Sommelier von wem hatte ich dann nochmal gesagt? Auf jeden Fall war er der Sommelier von Carmella. Na, der hat er immer den Shampoos gereicht. Naja, ja, Moose, das hat jetzt meine Autokorrektur in Muss umgewandelt. Also Moose überlegt sich, als er mal allein im Ring steht, was Neues und weist Alicia an, du krabbelst jetzt hoch und hängst den Gürtel ab. Aber Alicia hat augenscheinlich wie ein bisschen Höhenangst, ist davon überhaupt nicht begeistert, fängt aber an, hochzukrabbeln. Auf halbem Weg verliert sie dann aber den Halt und fällt Moose in die Arme, der sie aber wenigstens auffängt. Na, also so viel Ehrgefühl hat er dann noch. Ja, immer wieder tauchen einzelne Teilnehmer im Ring auf, um ihre Künste zu zeigen. Als es so aussieht, dass Vikingo das Ding holt, kommt AJ in den Ring, um ihn fertig zu machen. Danach steigt dann Casey auf AJs Schultern und auf die Schultern von AJ und es sieht fast so aus, als ob der Plan gelingt. Doch ein eher belustigter Moose peert dann einfach AJ weg und pflückt Casey vom Seil. Na, also Moose hat sich das so von der Ecke angeguckt, hat ein bisschen gegrinst und dann hat er einfach mal AJ aus dem Leben gespiert. Ja, dann springt Leon von der Spitze des Konstrukts auf die Gegner, also richtig oben von, da sind ja diese vier höheren Streben, an denen dann die Ringseile als X über dem Ring aufgehangen sind. Von da springt er dann auf alle und kracht ordentlich auf die Matte, was ihn aber glücklicherweise nicht verletzt hat. Er startet einen weiteren Versuch, den Gürtel abzuhängen. Er hat den Gürtel dann auch tatsächlich in der Hand, muss nur noch auf die Matte kommen, lässt sich fallen und wird von Moose weggespiert. Also, Moose hebt den Gürtel auf und ist der Sieger. Gut gelöst. Aber Wobei, wobei das ja relativ gut von dir vorhergesagt war in der Preview. Ja, Ja. so langsam kennt man seinen Moose. Wobei aber, es gab ja jetzt in der Zwischenzeit dann auch wieder eine Weekly, die Story ja jetzt so ist, dass es tatsächlich doch Beweise gibt, also auch bildtechnische Beweise, dass Leon doch tatsächlich schon mit den Füßen auf der Matte war. Aber es ist wie beim Fußball Tatsachenentscheidung. Ne? Also der Kölner Keller, der muss erst noch fürs Wrestling entdeckt werden. Ja, genau. Und was natürlich auch ein weiteres Highlight war, fand ich. Ja, ich meine, Canadian Destroyer sind ausgelutscht, wobei der vom Vikingo echt, der war stark. Das sah schon ziemlich spektakulär aus. Aber alles in allem ein sehr schönes Exhibition-Match. Die zu erwartende Action. Und ich sag mal, den Big Man Moose da gut drin eingebaut. Eben. Ne? Also, dass Moose da jetzt nicht ständig hochkrabbelt und versucht, den Gürtel abzuhängen, das ist ja dann. Ja. Er ist ja auch in so einem Ultimate X-Match jetzt eher eine ungewöhnliche Erscheinung gewesen. Sonst sind das ja eher mehr so die agileren Highflyer, die in so einem Match auftauchen. Und dafür hat man ihn dann doch gut dargestellt, dass er sich eben andere Möglichkeiten gesucht hat, den Gürtel abzuhängen und schließlich das auch erfolgreich durchgezogen hat. Richtig. Ja, dann gehen die Kommentatoren im Schnelldurchgang den Rest der Card durch. Wir erfahren, dass es einen wahren Triple Main Event gibt, die World Tag Team Championship, die Knockouts Championship und den World Championship. Es wird nochmal kurz der Auftritt von Joe Hendry bei WrestleMania als Open Challenge Gast Gegner von Randy Orton gezeigt. Ne? Leider, und das fand ich so, das war mein persönlicher Tiefpunkt der Show, diese dämlichen Reaction-Videos. Ich hasse Reaction-Videos wie nichts anderes. Naja. Man hätte einfach den noch so ein paar Impressionen von Joes Mania-Auftritt zeigen können und dann wäre gut gewesen. Aber nee, Reaction-Videos. Ugh. Ja, aber das gehört dazu. Na, also in Zeiten von Social Media und Influencern ist es, wie es ist. Ja, dann wird auch noch mal, aber Reaction-Videos sind für mich wie Moose. Ja, ja, danach wird dann noch mal kurz gezeigt, dass er ja nach WrestleMania auch noch bei NXT aufgetaucht ist. Mhm. Hat ja da im finalen Segment verbale Auseinandersetzung von Obafemi und Trick Williams unterbrochen, was ja durchaus vielleicht noch Folgen haben könnte, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Mhm. Ja, dann Ariana Grace. Die Liaison zwischen TNA und NXT hat sich zu den Kommentatoren gesetzt. Und das kann ja nur bedeuten, es gibt ein Match mit NXT-Beteiligung. Und zwar jetzt der Four-Way um die TNA Knockouts World Tag Team Championship. Es treten zwei TNA-Teams und zwei NXT-Teams an. Namentlich sind das dann natürlich die Titelverteidigerinnen Ash und Heather by Elegance, natürlich begleitet vom Personal Concierge. Dann das Team Spitfire, Jody Threat und Danny Luna von NXT, damals auch dort noch unter Vertrag, Gigi Dolan, die ist ja jetzt inzwischen von WWE entlassen worden, und ihre damalige Partnerin Tatum Paxley. Und Lash Legend und Jakara Jackson, die damals noch zum Stable Metaphor gehörten, der hat sich jetzt mittlerweile in den NXT Weeklies aufgelöst. So, ja, Ash und Heather haben sich diesmal als Playboy Bunnies zurechtgemacht. Schick, schick. Ash hat zu Beginn ein wenig Bammel vor Tatum und taggt direkt Heather ein, die wiederum Dani ins Rennen schickt, also die Champions so richtig schön Chicken Shit Heels, ne? Also Bammel vor den Gegnerinnen. Alle vier Teams sind dann immer wieder im Match involviert, also keiner wird jetzt irgendwie über Gebühr dargestellt oder kommt zu kurz. Nie gibt es längere Zeit, wo dann ein Team dominiert, also immer gut Action oder zwei Teams länger untereinander sich bekämpfen. Während des Matches taucht dann plötzlich Maggie Lee auf, die ja durchaus auch so zum Dunstkreis des Brands by Elegance, wie Heather und Ash und der Concierge jetzt wohl heißen, sich rumtreibt. Sie greift dann zugunsten der beiden Champions ein, was Ash dann auch schließlich zum Sieg nutzen kann. Und in der aktuellen Weekly von letzter Woche, also der ersten Weekly nach dem Pay-Per-View, wurde dann für Maggie auch ein Makeover angekündigt. Mhm. Zum Glück kein Extreme Makeover. Ja, genau. Also wird es dann wahrscheinlich auch bald ein Trio geben mit Maggie by Elegance. So sieht's aus. Aber man hat ja jetzt erstmal schon mal geschafft, Ash und Heather als gute Tag Team Champions aufzubauen. Da kann man natürlich jetzt die gute Gigi vielleicht, die sieht man sie ja denn erst auch in den TNA-Shows, wer weiß. Weil Knockouts Division kann auf jeden Fall noch weiter Zuwachs gebrauchen, auch wenn sehr guter Zuwachs noch im Laufe der Show kommt. Definitiv. Und ihr werdet es wahrscheinlich eh schon gesehen haben, weil sie Bild das den YouTube, das YouTube-Bild ziert. Eben. Genau. So, und wer weiß jetzt bei den Entlassungen von WWE, also ich sag mal, so eine GD Dolan bei bei TNA, wenn sie denn mögen mag. Wäre jetzt vielleicht nicht verkehrt. Ne? Hauptsache Braun Strowman komme ich zur WWE. Meinst du? Ja, kann er ich doch, hoffe nicht. Kann er doch den Choo-Choo-Train um den Tieren in die Ringe laufen? So ein überflüssiger Wrestler, also ehrlich, also so ein langweiliger Noob, weil er groß ist und muskulös, der hat ja auch überhaupt 0,0 Charisma und gar nichts. Ich hoffe, wir müssen doch darüber nicht berichten. Reicht schon, dass wir Moves haben, dann brauchen wir nicht noch den. Oh, und AJ Francis, ne? Aber es wäre auf jeden Fall, dann wäre Moose nicht mehr mein unbeliebtester Wrestler bei TNA. Meinst du? Ja. Dann wird er ja ganz traurig. Weiß ich nicht, aber definitiv wäre er da nicht, dann wäre er mit Abstand auf jeden Fall auf dem letzten Platz Braun Strowman. Na, wir werden mal schauen, was sich da gibt. Vielleicht geht der Kelch ja auch an TNA vorbei. Ich hoffe es. Wer weiß, ob sie sich einen Braun Strowman überhaupt leisten könnten. Ja, wir sehen dann jetzt, wie Joe Hendry backstage vom Medical Staff für den Main Event präpariert wird. So Kinesiotape an der Schulter, ist ja immer noch angeschlagen. Elijah meldet sich dann backstage auch zu Wort, spricht wohl über seine erfolgreiche Open Challenge und dass er natürlich seinem guten Freund Joe Hendry heute Abend anfeuern werde, denn er beliebt. Ja, ja, nicht nur er. Hey, ja, das brauchen wir ja gar nicht mehr zu eben betonen. Ich glaube, das ist klar. Wir sind schließlich die, die hier im Land des Belieben erfunden haben oder groß eben gemacht haben. Groß gemacht und von Tag 1 am Belieben sind. Also bitte. Ja, eben. Ne? Dann macht uns keiner was vor. Ja, genau. So, nächstes Match ist dann ein Six-Man-Tag-Team-Match. Und da hast du wieder deine tägliche Dosis-System. Brian Myers, Eddie Edwards und Moose treten an. Moose muss hier einspringen für den guten, ach, jetzt habe ich sein Kürzel wieder vergessen. JDC? JDC, genau. Der konnte nämlich, hatte Anreiseprobleme. Und deshalb hat Moose, und das muss man ihm dann auch zugutehalten, heute Double Duty geschoben. Ja, Alicia ist natürlich wieder dabei und man tritt an gegen Ace Austin und die Rascals, die sich aber wirksame, wie wir es ja auch später gesehen haben, ein wirksames Gegengewicht zu Alicia Edwards geholt haben. Niemand anderen als den mehrfachen X-Division-Champion Sean Waltman, a.k.a. X-Pac, a.k.a. Six, a.k.a. The One-Two-Thief-Kid. Ja, und Moose schafft es wieder, nicht der unbeliebteste Wrestler in diesem Match zu sein. Ja? Ja, weil Sean Waltman dabei ist. Ach so, okay. Magst du den nicht? Ach, das ist auch... Nee, Naja, er war ja auch nicht aktiv am Match beteiligt, nee, er war ja Ringbegleitung. Ich finde den trotzdem nervig, ich fand den immer schon nervig. Und er hat auch halt nur... Er hat auch einfach nur Glück gehabt, dass er befreundet ist mit Kevin Nash, Scott Hall und Triple H. Und sie halt aus dem... Ja. Ja, Mai, so. Aber auch das ist ja jetzt schon... Ich bin nur am Ranten hier heute. Mein Gott, das ist viel unbeliebt. Das ist ja schön. So, und hätte ich jetzt den nächsten Punkt auch, weitergelesen, hätte ich auch die Abkürzung von unserem guten ehemaligen Fandango gewusst, weil ich mir aufgeschrieben habe, aufgrund Reiseproblem von JDC schiebt Moose heute eine Doppelschicht. Ja, tada. So, wird ein typisches Six-Man-Tag-Team-Match bei TNA, in dem es nicht gemütlich zugehen kann, ne? Also nicht so, wie man es von anderen Liegen kennt, dass da tatsächlich wirklich auch unter den einzelnen Leuten getaggt wird und mal Leute Pause machen. Also da ist eigentlich immer gut Action. Ja, als es mal wieder böse für das System aussieht, mischt sich Alicia ein und will dem Faces ihre Meinung geigen. Dann kommt aber Sean Waltman in den Ring, fängt sich eine Watschen von Alicia und die fängt sich dafür einen X-Factor von Sean. Und das ist vielleicht der eine kleine Moment, wo dir so ein Funken Sympathie. Oder hast du gedacht, die arme Alicia? Da wäre ich sogar eher für Alicia und The System. Oh weia. Naja, jedenfalls gibt es dann Multi-Bronco-Busters, weil wo Sean Waltman auftaucht, muss es Bronco-Busters geben. Der Referee bekommt nichts mit, weil er sich ja um Alicia kümmern muss. Am Ende holt Zachary Wentz dann mit dem UFO-Cutter den Sieg gegen Moose und Ace und die Rascals, also Ace Austin und die Rascals gewinnen. Ja. War okay. Nichts Besonderes. Ich meine, Sean Waltman war dabei, Moose war dabei. Gut, dass Moose das gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen. Ja, Ace Austin, The Rascals natürlich immer eigentlich gute Matches dabei. Es war okay, wie gesagt. Und ich kann es immer nur wiederholen, das System kann ja jetzt auch endlich mal, also ich weiß nicht, was man jetzt noch mit denen vorhat. Das ist ja die Frage. Und ich sehe da halt nichts. So. Ja, das Beste am Match aus seiner Sicht, also dass Sean Waltman nach dem Match wieder weg war. Ja. Ja, dann sehen wir Gia, die Backstage bei TNA International Champion Steve Macklin ist und von ihm wissen will, ob er bereit ist, gegen Eric Young anzutreten, der ihn ja verraten hat. Steve stiert einfach nur in die Kamera, sagt kein Wort und zum Schluss sieht man, wie so der eine Mundwinkel zum höhnischen Grinsen hochzuckt und dann marschiert er in Richtung Ring davon. Ja, das ist nochmal kurz der alte Steve Macklin durchgekommen. Apropos, natürlich auch, wer Interesse hat, uns noch nicht gesehen und gehört hat, wir von WI, der gute Stefan hat ihn letztens interviewt, gerne mal bei uns auf die Startseite schauen, auch unter TNA zu finden, unter Reiter TNA einfach mal reinschauen und da findet ihr das exklusive Interview mit Steve Macklin von Wrestling-Infos. Ja, ihr solltet allerdings der englischen Sprache mächtig sein, weil Stefan das Interview natürlich auf Englisch geführt hat. Aber es gibt natürlich auch eine Übersetzung. Wir bieten natürlich natürlich. Das siehst du mal. So, ja, dann haben wir ja Glück, dass der gute Stefan das Interview nicht zwischen Steve rennt zum Ring und dem Match geführt hat. Weil Steve kam zum Ring, war mächtig sauer, räumt erstmal Cinder und Saint aus dem Weg, also die Mitglieder von der Northern Armory unter Eric Young, die ihn schon beim Entrance attackieren wollen und geht dann auch natürlich auf Eric los. Mit vereinten Kräften kann dann die Northern Armory aber erstmal in die Oberhand holen. Cinder und Saint mischen sich dann immer weiter ein, dann wird es dem Referee zu bunt und äußerst gestenreich verbannt er sie vom Ring, wir kennen das ja, dann wird er mit den Armen wild durch die Gegend gewirbelt und dann irgendwann Richtung Ausgang gezeigt. Ich finde das immer geil. Ja, das habe ich gestern tatsächlich noch gedacht, weil ich habe gestern auf YouTube einen Ausschnitt gesehen, weiß nicht, wer genau gekämpft hat, aber auf jeden Fall Finn Balor hat Penta vom Ring gezogen und dann war der WWE-Referee auch so. Das haben die bei AEW auch. Das macht Aubrey Edwards oder ein Bryce Ramsburg, die können das auch hervorragend. Ich glaube, das steht im Arbeitsvertrag. Ja, das ist Voraussetzung. Gestenreich zum beim Ringverweis immer gestenreich zu Werke gehen. Ja, sicher. Alles klar. Ja, also die beiden sind da weg. Steve und Eric können ihre Fehde dann nun one-on-one austragen. Es geht nach draußen, wo sich dann Eric über den Champion hermacht, weil Eric ist ja der Herausforderer. Wieder im Ring wogt es dann so ein bisschen hin und her. Steve hat aber die Vorteile. was auch immer Eric anstellt, um zu gewinnen, zum Beispiel Beinem, Seil etc., funktioniert nicht. Steve kommt immer aus den Covern raus, gefühlt mitten im Match, jedenfalls ziemlich überraschend, will Steve dann den KIA, also sein Finisher, durchziehen. Eric setzt einen Konter an, doch der Champion kann diesen wiederum auskontern und den Herausforderer bis 3 auf der Matte halten. Also Titelverteidigung für Steve Maclin. Und das Ende fand ich ein bisschen antiklimatisch. Mhm, das stimmt. Das kam ein bisschen zu, also da war jetzt nicht irgendwie, dass du eine Endphase hattest, wo dann gesagt hast, so jetzt geht's aufs große Finale zu. Da war plötzlich weg. Ja. Kann natürlich auch sein, vielleicht hat sich irgendjemand was zugezogen, dass es schnell beendet werden musste, weiß man nicht. Aber du hast recht, das war jetzt auch wirklich ein bisschen komisches Ende, ja. Ja, das nehme ich dann auch mal an, dass das an sowas lag. Mhm. Ja, nach dem Match sind dann aber Cinder und Saint wieder da, erweisen sich natürlich als schlechte Verlierer, bringen eine Stahlkette mit und der gute Steve Maclin wird am Ring etwas aufgeknüpft. Eric hält den Gürtel hoch, lässt ihn aber vor Ort, also das typische Wrestling-Trope des gestohlenen Titelgürtels wird dann hier nicht nochmal bemüht. Na, also eigentlich respektieren sich ja die beiden auch, deswegen. Na, ich glaube jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Aber gut. Na. Das ist halt wie wenn es ums Geld geht, dann ist die Freundschaft vorbei. Ja, dann. Ja. Und bei den nächsten beiden Herren geht es um Respekt, ne? Und Ansehen. Das wird auch da auch nochmal wie üblich vorher zusammengefasst. Es steht nämlich das False Count Anywhere Match zwischen Mustafa Ali und Mike Santana an. Mustafa Ali wird wie immer zuerst von seinen Securities begleitet, die dann aber erstmal wieder abdampfen. Zumindest vorübergehend. Natürlich sind auch die Great Hands wieder dabei und Tasha Steels. Mustafa bekommt zu Beginn dann noch eine Tanztruppe zu seinem Entrance, wo ich gedacht habe, naja, ob es das jetzt gebraucht hätte. Mike Santana wird von Box-Champions zum Ring begleitet, die auch gleich ihre Titelgürtel mitgebracht haben, damit es wenigstens noch was aussieht. Die spielen dann aber später auch keine Rolle mehr. Man hält sich auch nicht lange im Ring auf. Mustafa will aus dem Ring auf Mike springen, der weicht aus, sodass Mustafa dann schön erstmal auf die Ringtreppe knallt oder in die Ringtreppe knallt, die da rumsteht. Also der obere Teil irgendwie so extra drapiert. Ja, dann sind der Secret Service und die Great Hands doch wieder da, greifen Mike an. Mustafa kann einen ersten Nearfall erzielen. Man schont sich gegenseitig nicht im geringsten. Sehr schönes Match, also so für so einen False Count Anywhere Street Fight blablabla Match. War das eigentlich sehr gut anzusehen. Als man wieder eine ganze Zeit am Ring rumwrestelt, habe ich mir dann so geschrieben, sind die Great Hands wieder da und helfen ihrem Boss dabei, Mike durch einen Tisch zu schicken. Die Hands bauen dann bauen die Ringtreppe in der Ringecke auf. Zweimal ringen ist schwierig. Wollen Mike mit den Handschellen fesseln, die haben sie dann dabei. Doch der kann sie abfertigen und fesselt dann schön die Great Hands an die Ringtreppe, also an die Ringseile und drapiert sie so vor der Ringtreppe. Dann ist Mustafa wieder da und auch Tasha greift ein und verhindert den Sieg von Mike. Tasha baut draußen einen Tisch auf. Wird dann selbst von Mike durch den Tisch geslammt, da sie gegen ihn handgreiflich wurde. Mhm. Hast du da Tasha bedauert? Ja. Auch. Mhm. Also du bist ein Frauenversteher, was sowas angeht. Ja, das muss man in der Situation ja auch sein. Okay. Mustafa baut dann einen dritten Tisch auf. Diesmal im Ring. Die Hens sind immer noch gefesselt, was Mustafa aber nicht interessiert, weil die beiden versuchen ihn natürlich auf sich aufmerksam zu machen und zu sagen, ey, kannst du hier mal die Handschellen öffnen? Aber das interessiert ihn nicht. Na, da sieht man mal, welchen Stellenwert seine untergebenen Lakaien für ihn haben. Mhm. Mustafa wird dann von Mike via Superplex von der Ringecke durch den Tisch geschickt. Das hält ihn aber nicht lange unten. Also Mustafa ist dann echt schnell wieder auf den Beinen. Er entdeckt einen Barbed Wire Baseballschläger, den Mike zuvor ins Spiel gebracht hat, will ihn einsetzen. Mike kontert das aber, zieht seine Spin the Block Lariat durch und gewinnt. Also das Match ist dann vorbei und Mike Santana hat diese Herausforderung Mustafa Ali dann endgültig gemeistert. Und das war, was ich vorher nicht erwartet hätte und was mich selbst überrascht hat, für mich das Match des Abends. Ja, doch, das nächstfolgende Match fand ich auch, also das kann man ja nochmal spoilern, Knockouts World Title Match, das fand ich jetzt auch nicht wirklich schlechter. Aber Mike und Mustafa haben hier echt ein sehr gutes Brett gebohrt. Ja, definitiv. Ja, dann sehen wir Backstage Frankie Kazarian und Ethan Page, die bei ihren Vorbereitungen, auch er wird nochmal gezeigt. Natürlich schaut er, wie er seine Schulter belasten kann. Die ist ja immer noch angeschlagen. So, und jetzt kommt der große Moment. Am Ring stellt uns Gia Miller, das neueste Mitglied der Knockouts Division, nämlich die gute Indy Hartwell, vor und heißt sie offiziell willkommen. Und Indy erklärt auch gleich, dass sie die Line gecrossed hat. Also sie hat einen festen Vertrag bei TNA unterschrieben. Mhm. Na, und wer der guten Indy auf YouTube folgt, so wie ich, da hat sie dann auch in ihrem neuesten Videolog diese Zeit nochmal Revue passieren lassen, so die Tage um Rebellion und die darauf folgende Weekly, wo sie ja dann auch nochmal von Gia etwas eingehender interviewt wurde. Hier war das ja nur so ein kurzes erstes Hallo. Genau. Aber coole Verpflichtung auf jeden Fall für TNA, richtig gut. Habe ich mich sehr gefreut. Auf jeden Fall. Ne, also war ja immer nice. Und natürlich Promotion. Also sie hat, das sieht man in ihren Vlogs, sie war früher ein echt großer TNA-Fan, das ist wahrscheinlich auch immer noch, und hat jetzt im neuesten Vlog dann auch gesagt, dass das schon ihr Traum war, mal für diese ihre große Lieblingspromotion mal antreten zu dürfen. Ja, ja? Ist doch schön. Und vor allem die Promotion, wo ihr Ex-Mann so richtig aufgeblüht ist. Genau. Der da ist. Jetzt hört man das Tumbleweed bei Daniel durch den Kopf. Also, sie war ja bei NXT mal mit Dexter Lumis verheiratet. Und Dexter Lumis hieß ja mal bei TNA im Prinzip mit demselben Gimmick, Samuel oder Sam Shaw, und war auch so ein komischer Weirdo, der Frauen hinterher gelurkt hat und bei Mama im Keller gewohnt hat. Stimmt. Da, ja. War wie lange, was ist auch schon, wann war das, 2016? Das war irgendwann, ja, das war noch irgendwann. Eher? Ich glaube, ein paar Jahre vorher sogar schon. Also irgendwann in den 2010ern auf jeden Fall. Ja, okay, okay. Ja, aber das, da hast du recht, das Gimmick war identisch mit dem von NXT oder WWE. Nur dass er dann bei NXT nachher, ich glaube, bei TNA hat er ja dann keinen Schnauzer und dunkle Haare, aber egal. Hm. Jetzt steht der erste Teil des Triple Main Events an. Die TNA Knockouts World Championship, Masha Slamovich gegen The Undeniable Diamond, Tessa Blanchard. Und das war ja für mich jetzt fast schon das Match, wo ich gesagt habe, da kannst du am wenigsten prognostizieren, wer da gewinnt. Mhm. Na, Beim Entrance macht die Crowd jedoch ganz klar, wo ihre Sympathien liegen. Also sie ist pro Mascha. Die legt dann auch direkt los gegen Tessa und will sich an ihr rächen, weil die ja in der Zeit zuvor andauernd immer schön eingegriffen hat. Die Herausforderin, also Tessa, kommt dann aus dem ersten Snowplow-Cover raus, was auch zu großer Verwunderung bei Mascha und bei den Fans führt, weil der Snowplow ja eigentlich sonst eine ziemlich heftige Aktion und auch ultimative Aktion ist. Mhm. Dann geht Tessa auf das linke Knie von Mascha los und bleibt auch konsequent dran. Also da merkt man schon, dass sie von ihrem Vater, sie ist ja die Tochter von Tully Blanchard, auch das Handwerk von der Pika auf gelernt hat. Es gibt eine lange Dominanzphase von ihr. Sie kann aber auch Mascha nicht besiegen, genauso wie umgekehrt. Sie beißt Mascha sogar. Ihr scheint also jedes Mittel recht zu sein. Mit einer Abwandlung ihres Magnum DDT hämmert Tessa dann Mascha von der Ringecke auf die Matte, reicht aber auch nur zum Nearfall. Na, dann gibt's noch den Finisher von Tessa, den Buzzer. Auch aus dem kommt Mascha rechtzeitig wieder raus. Und am Ende mit Headbutts kommt dann Mascha wieder ins Game zurück, landet dann Tessa landet im Armbar und muss tatsächlich tappen. Ja. Tessa Blanchard, die sagt, ich bin hier drei Stockwerke über allen anderen Knockouts, tappt im Armbar. Ja, wer hätte das gedacht? Also ich hab ja alles getippt. Ich glaube, du auch. Gehofft hast du Mascha, aber anders getippt, genau wie ich ja, auch. Ja, ja, ja. Also unsere Hoffnung hat uns nicht getrogen. Und das hat mich ja wirklich überrascht, dass Mascha hier verteidigen konnte, was mich natürlich freut, aber ja, hat mich überrascht. Ist vielleicht ein Indiz auch auf die Länge des Vertrages. Ja, von Tessa, ne? Mhm. Also, dass man vielleicht sagt, dass TNA doch nur so ein vorübergehender Step ist auf dem Weg zu WWE. Genau, das hört man ja auch schon seit längerem und der Eindruck verhärtet sich hier natürlich gerade nochmal, aber gut, lassen wir uns überraschen. Genau, und das WWE schwierige Charaktere unter Vertrag nimmt oder auch wieder unter Vertrag nimmt, hat man ja jetzt gesehen dadurch, dass sie einige AAA-Leute verpflichtet haben, unter anderem Alberto Del Rio. Ach was, echt? Der ist wieder bei WWE unter Vertrag. Haben wir auch als Meldung schon rausgegeben. Ach, du ahnst es nicht. Und dann frage ich mich echt, ob sich dann Page-Saraya das geben würde, auch nochmal zu WWE zurückzukommen, solange ihr lieber Ex-Verlobter da ist. WWE holt auch wirklich jeden. Das ist unglaublich. So ist das. So, also Mascha weiterhin Champion. Wir gucken mal, wer dann ihre nächste Herausforderin wird. Es gibt dann direkt den zweiten Teil des Triple Main Events, das Match um die World Tag Team Championships. Brothers gegen Brothers, also Brüder gegen Brüder. Auch hier gibt es einen kurzen Rückblick auf die Auseinandersetzung Hardys gegen die Nemeth Brothers. Ja, hier geht's ebenfalls direkt los. Die Hardys gehen auf die Herausforderer los. Also heute ist echt das war die Show, wo die Faces dann schon vor dem Match beginnt, auf die Heels losstürmen. Hatten wir ja vorhin auch schon mit unter anderem zum Beispiel Steve Macklin und ich glaube, bei einem anderen Match war das auch noch. Naja, jedenfalls die Hardys gehen dann auf die Nemeth Brothers los und holen sich erstmal die Titelgürtel zurück, weil die Nemeth Brothers haben nämlich den Wrestling Trope gemacht und sich die TNA World Tag Team Belts geklaut. Und zwar auf dem Hardy Compound. Es war nämlich so, dass den guten Matt, Matt in der Mangel hatte oder ein Jeff in der Mangel hatte und dann von dem anderen die Herausgabe der Gürtel erpresst hat und damit dann abgezogen ist. Naja, der Matt wird von den Herausforderern dann doch länger separiert und systematisch geschwächt. Also Nick und Ryan wissen schon, ihr Handwerk auszuführen. Es gibt dann aber doch einen Hot-Tag zu Jeff, der kann dann einen Nearfall gegen Nick landen. Nearfalls danach auch in rascher Folge auf beiden Seiten. Matt unterbricht das vermutlich ansonsten erfolgreiche Cover gegen Nick, als er versehentlich über den Referee stolpert. Ja. Der war nämlich gerade am Zielen und Matt stolpert über ihn und unterbricht dadurch das Cover, was Jeff gerade ausführt. Das war ein bisschen unglücklich. Ja, richtig. Ja, mit einem Low Blow und der Danger Zone bereitet Nick dann den Boden für Ryan, der sich selbst eintaggt und dann den Sieg abstaubt. Tatsächlich sind also die Nemeth Brothers neue World Tag Team Champions. Ja, gut, das haben wir richtig getippt. Mhm. Also wir sind die Tippgötter hier. Ja. Ja, ganz okay. Okay. Durchwachsen, würde ich sagen. Gehört ausbaufähig. Gehört ausbaufähig, ja. Ja, und jetzt können dann Matt und Jeff, wenn sie dann wollen, doch nochmal wieder Richtung WWE abdüsen. Und Ryan und Nick sind ja auch ganz gute Heel-Champs. Also ja, definitiv. Können das, glaube ich, gut rüberbringen. Doch, es ist auf jeden Fall die gute Wahl. Und ja, gut, dass die Zeit vor den Hardys als TNA Tag Team Champions begrenzt war, war klar. Und deswegen ist es soweit auch in Ordnung. Mhm. Ja, dann folgt die Ankündigung zum nächsten TNA Plus Special. Das wird dann an der Siege sein. Und wir sehen Santino Marella und die vier Pre-Show-Panel-Mitglieder auf der Stage. Und Santino will dann von jedem wissen, wie dann der Main-Event, also der Main-Event, das Match um die World Championship ausgeht. Jeder gibt so seine Tipps ab, auch unterschiedliche Leute, die genannt werden. Ja, und dann geht's ins Grande Finale. Genau. So. Final Countdown. Ja. Three-Way-Match um die TNA World Championship. Joe Hendry verteidigt gegen Frankie Kazarian, also den King of TNA oder den Heavy Metal Rebel, wie er sich auch nennt, und All Ego Ethan Page, der als NXT-Schnösel zurückgekommen ist und sich jetzt für was Besseres hält. Ja gut, das ist ja, war ja vorher auch schon so relativ. Ja, also aber jetzt Next Level. Ja, genau. Na, All Ego eben. Genau. Dazu ist er ja bei AEW dann gereift, als er nichts zu tun hatte und mit Scorpio Sky an der Seite versauert ist. Genau. Genau, so, die Arena singt natürlich auch völlig korrekt und verständlich Joe's Entrance wieder mit. Ja. Im Ring sind dann zunächst Joe und Ethan miteinander beschäftigt und Frankie wird, wann immer er sich ins Match einzumischen versucht, wieder rausgeschmissen. Der darf also nicht mitspielen. Irgendwann schafft es unser King of TNA dann doch in den Ring zu kommen und ist auch wieder dabei und kann sich sogar Vorteile erkämpfen. Es geht weitestgehend chaotisch zu, also wie so Multi-Person-Tag-Team oder Multi-Tag-Team-Matches ablaufen, immer gut was los. Immer wieder versucht der eine oder andere einen Move zu landen, wird dann doch von einem der beiden Gegner daran gehindert. Außen schmeißt Ethan dann Frankie in den Zeitnehmertisch, also die Herausforderer untereinander sind sich auch nicht einig. Sonst sieht man ja ganz gerne in solchen Matches mal, dass sich die beiden Heels als Herausforderer dann mit gegen den Face-Champ verbünden und sich dann irgendwann hintergehen. Nee, hier hat Ethan von Anfang an keine Lust und schmeißt Frankie, wie gesagt, durch den Zeitnehmertisch und räumt dann auch den armen Zeitnehmer gleich mit ab. Da ist dann auch gleich der Arzt da und guckt mal nach dem Rechten. Dann gibt's noch ein DDT gegen Joe nach draußen, was ich skandalös fand. Das möchte ich anprangern. DDTs gegen ihn sollten verboten werden. Mhm. Wieder verhindert man untereinander Cover und große Aktion, der oder der des anderen. Ja, Nierfolz sind schneller Folge auch hier, aber niemand kann den Gegner dann bis drei auf der Matte halten. Mit einem Double A, also Attitude Adjustment, ne? Schmeißt Joe Frankie nach noch vom Apron nach draußen durch einen Tisch, damit ist Frankie dann raus. Im Ring muss Joe einen Cutter von Ethan nehmen, doch er ist glücklicherweise kein Randy Orton. Ne? Also oder Joe hat jetzt dann anhand vom Meister gelernt, wie er den Cutter/RKO richtig nehmen muss, damit er dann nicht davon K.O. geht. Jedenfalls kommt er raus, setzt die Standing Ovation an, gewinnt das Match und bleibt unser Champion. Zum Glück. Und ja gut, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt, finde ich, sehr überraschend, dass Joe Henry Champion bleibt, weil ich glaube, es gibt keinen, der mehr over ist im Moment als er bei TNA. Und du hast es ja gesehen, auch die Reaktion bei WrestleMania ist ja auch weit über die Grenzen von TNA hinaus bekannt. Und gibt echt viele Self-Video, also so Videoaufnahmen aus der Crowd raus von seinem Entrance, ne? Mhm. Und da hört man echt die Crowd dann auch richtig mitsingen. Und deswegen, er hat auch, also du wirst mit seinem Gimmick und seinem Charakter, den er hat, auch nicht so große Abnutzungsentscheidungen haben, wie es du zum Beispiel bei Cody hast, wobei ich das verstehen kann, weil Cody auch mit der langweiligste Babyface, das langweiligste Babyface aller Zeiten ist. Aber ja, er ist unser Champion, glücklicherweise ist er unser Champion und das darf er gerne auch noch für den Rest des Jahres bleiben. Hätte ich definitiv auch nichts gegen. Was ich an dem Match am besten fand, ist, dass jetzt endlich diese unsägliche Geschichte mit Frankie und Cup da vorbei ist. Gott sei Dank, ja. Dass man jetzt, dass der nicht immer irgendwo damit rumrennt und dass ein Ethan Page, als Gastherausforderer da jetzt nicht Champion wird, war auch klar. Mhm. Doch die dicke, fette Riesenüberraschung sollte dann nach dem Match noch kommen. Ich erinnere noch, ich hatte ja vorhin so zwischendurch mal erwähnt, dass Joe ja zuvor bei NXT aufgetaucht ist und in die Konversation zwischen Obafemi und Trick Williams eingegriffen hat. Das lief da so ab, dass die beiden, also Trick will ja seinen Titelgürtel zurückhaben und hat dann Obafemi im Ring konfrontiert. Dann kam Joe raus, natürlich auch wieder die NXT-Crowd, völlig gaga. Das Performance Center war in dem Moment fest in Joe Henry Hand. Er geht in den Ring, sagt, hey, hier haben Champions Business unter sich und du, Trick Williams, hast jetzt hier mal kurz die Schnauze zu halten. Das hat der natürlich nicht eingesehen, hat sich von Obafemi und Joe ein paar Schellen gefangen und wurde aus dem Ring geworfen. Also irgendwann wird es wahrscheinlich auch das Champion vs. Champion Match zwischen Joe und Obafemi geben. Mhm. Und der Trick hat von draußen Wutschnauben zugeguckt, hat aber nichts weiter gemacht. Das hat er sich nämlich für jetzt aufgehoben, taucht plötzlich im Ring auf, haut Joe Henry aus dem Leben und steht wutschnaubend über ihn. Ja. Fasst aber den Gürtel nicht an. Wobei ich mir also denke, das ist echt was Persönliches. Ich glaube, dass Trick da jetzt nicht scharf ist auf die TNA World Championship. Das scheint so zu sein, ja. Und das ist auch mal was erfrischend anderes, ne? Definitiv, ja gut. Ist ja auch von NXT und denke mal, das spielt man jetzt so aus, aber ich finde das auch mal eine gute Ausgangsposition. Eben, genau, ja. Und damit war dann auch, also Trick, der über Joe steht, war dann auch das finale Bild des Events und damit ging dann ein doch Mikro etwas weiter nach unten gerutscht. Erstmal richten. Damit war der Event dann auch zu Ende. Der aber im Großen und Ganzen hat mir Rebellion ganz gut gefallen. Ja, war in Ordnung. Definitiv auch besser als im letzten Jahr. Und ja, ich sag mal, Upper Midcard. Ja. Ja. Ja. Das kann man so sagen. Na ja, dann sind wir mit dem Podcast auch fast schon durch, werden uns dann spätestens zu Under Siege eventuell Preview, auf jeden Fall Review wieder hören. Ja, einen Programmtipp hat der gute Daniel ja mit dem Steve Macklin Interview von Stefan schon gegeben. Natürlich auch gerne alle anderen Sachen bei uns lesen, hören. Zum Beispiel heute am Tag der Aufnahme, wir nehmen das ja am Mittwoch auf, ging es die Weekly, die WWE Weekly online gegangen. Da philosophieren Andy und Chris über die Backlash-Card. Ja, und dann überlasse ich dir mal die letzten Worte und verabschiede mich. Bis denn. Ja, vielen Dank, Thorsten. Und ich danke für alle, die zugehört haben am heutigen Tage der Ausstrahlung. Und wie der Thorsten gerade schon sagte, schaut auf jeden Fall auf unserer Seite vorbei. Schaut euch alles an. Viele Podcasts, viele Interviews, viele News, alles rund ums Thema Wrestling in jedem seiner Bereiche. Und ja, Liebe geht raus an Andi und Chris. Die werden mit Sicherheit wieder einen überragenden Podcast machen. Und auch von meiner Stelle heißt es jetzt, Tschüss zu sagen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao.